damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Reha-Tagebuch Frank Goes Schönhagen. Tag 16. And it's Friday again. Leider ist der Krach im Nachbarzimmer um 5.30 Uhr wohl doch nicht auf eine Umbaumaßnahme zur Pommesbude zurückzuführen gewesen. Jedenfalls gibt es dafür bis jetzt immer noch keine typischen Anzeichen. Schade, es hätte gut zum heutigen Tag gepasst und mich vor dem bewahrt, was dann heute auch eingetreten ist. Keine Pommes für Herrn Backhaus. Ich wollte dann zwar noch ein wenig schlafen, aber mittlerweile haben auch andere Hausbewohner die Möglichkeit, Geräusche zu machen, für sich entdeckt, und so kam ich irgendwann unter der Dusche stehend zu mir. Wie ich es bis dahin geschafft habe? Ich mag mich nicht erinnern. Und als wohlerzogener Mensch schimpft man ja eher leise in sich hinein und gibt mit dem ausgeprägten Repertoire nicht öffentlich an. Für einen kleinen Teil der Reha-Gäste war es heute Morgen das erste Frühstück hier in der Klinik. Und ihnen stand die Verwirrung, wo ist jetzt was, ins Gesicht geschrieben. Für andere schien es das erste Mal Frühstück in so einem Setting überhaupt zu sein. Und man konnte sowas wie Panik erkennen. Jedenfalls habe ich mich bemüht, bevor es zu den ersten Handgreiflichkeiten kommt, mal eben schnell etwas Müsli, Honig, Brötchen, Butter und einen Pott Kaffee auf das Tablett zu schaffen, um mich dann so hinzusetzen, dass ich das Schauspiel weiter beobachten konnte. Das ist wichtig, um den geeigneten Moment für eine zweite Tasse Kaffee richtig abzupassen und dann in Flash Gordon-Manier diesen der Kaffeemaschine abzutrutzen. Sehr amüsiert und viel besser gelaunt als noch vor dem Frühstück, machte ich mich dann auf den Weg zum Vortragsraum. Das Thema war Stressbewältigung. Und wieder saß ich da, bis zu beiden Ohren grinsend, weil ich immer noch an den Tumult von gerade eben denken musste. Ein gutes Seminar. Locker, flockig vorgetragen und alles Wesentliche an der Oberfläche angekratzt. Mehr ist auch nicht drin in der kurzen Zeit. Wirbelsäulengymnastik macht mir Spaß. Da macht jeder so lustige Verrenkungen, dass man sich für das, was man selbst darbietet, nicht schämen muss. Wir alle schauen dabei gleich blöde aus. Wenn es heißt, so, und nun stellen Sie mal das rechte Bein vor, das andere nach hinten, so dass die Ferse frei ist, den Po ein wenig raus und dann mal den gestreckten linken Arm Handfläche nach innen ganz gerade über den Kopf. Und auch wenn er den Witz wahrscheinlich jedes Mal macht, hat es Komik, wenn er allen Ernstes sagt, so und nun bitte beide Beine weit nach hinten. Man sieht, wie die Teilnehmer jetzt versuchen, beim Nachbarn abzugucken, wie man die Übung macht, um festzustellen, dass es Quatsch war. Je nachdem dauert das Sekunden bis Bruchteile einer Minute. Okay, manchmal zündet der spät, sagt er, und leitet die nächste Übung an. Da diese erste quasi sportliche Betätigung ja gar nicht so schlimm war, habe ich mich entschlossen, aus dem anderen reichhaltigen Angebot von heute gezielt 25 Minuten Crosstrainer auszuwählen. Da kann ich meine Belastung am besten einschätzen und habe immerhin ein Ganzkörpertraining gemacht. Das hat auch soweit sehr entspannt funktioniert, wobei ich mir auch Mühe gegeben habe, mit Widerstand und Schrittfrequenz nicht über 40 Watt zu gehen. Und damit ist das Programm für diese Woche auch fast zu Ende. Nur am Samstag noch um 8.45 Uhr mit dem Hydrojet ins Wochenende fliegen. Und dann war es das. Einen Plan für nächste Woche habe ich noch nicht. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass dieser noch kommt, die Frage ist nur, wann? Ich werde wohl das ein oder andere Mal umsonst zu diesen Postfächern wandern. Damit keine Langeweile aufkommt, habe ich für heute Nachmittag einen Kessel Buntes bzw. eine Maschine Dunkelbuntes geplant. Zuvor besorgt man sich im Bistro Waschmaken. Ganz in plötzliche Urlaubsstimmung verfallen, sage ich, ich hätte gern 7 Duschmarken, bitte. Die Frau mit dem freundlichen Lächeln auf der anderen Seite sagt, was möchten Sie bitte? Und schon geht das wieder los mit dem Herumgealber, dem ich mich aber gerne hingebe. Und heute wiederum mit einem fetten Grinsen hier durchs Haus laufe. Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich glaube, in diesem Tagebucheintrag kam das nun schon öfter vor. Wie auch immer, so war es eben. Das Schöne daran ist, die Leute, denen man hier begegnet, lächeln alle so freundlich zurück. Und das macht, glaube ich, bei allen Beteiligten gute Laune. Das Mittagessen beschert mir eine gute Mahlzeit und ein angenehmes Gespräch, derweil meine Wäsche in der Maschine und nicht unter der Dusche gewaschen wurde. Am Nachmittag ist dann nicht mehr viel gewesen. Wäsche in den Trockner umladen, sich wundern, wo das Kondenswasser geblieben ist, sich denken, na, vielleicht hat es schon wer anders ausgegossen. Wäsche falten und ein kurzer Spaziergang zum Kiosk am Strand, um eine Rolle Multivitamin und eine Rolle Magnesium-Brausetabletten zu besorgen. Die Diätassistentin wird davon nicht begeistert sein, obwohl sie es wohl auch nie erfährt. Ach, eine Sache muss ich doch noch erzählen. Beim Einräumen der Wäsche in den Schrank habe ich mich dabei erwischt, wie ich die Worte Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag vor mich hin murmelte. Ein deutliches Zeichen, dass ein Teil von mir nach Hause möchte. Ach, und noch was. Vorhin war ich kurz mit meinem Bruder Klaus auf dem Teamspeak-Server der Pott-WG. Ich weiß, einigen von euch sagt das jetzt nicht. Aber wenn doch, dann hier noch einmal kurz die Erinnerung, dass am Samstag, dem 10.11. ab 13 Uhr, eben dort die Night of the Pots in der 6. Ausgabe läuft. Also, falls dieser Tagebucheintrag noch früh genug rausgeht, haltet mal Twitter für weitere Infos wie Livestream etc. im Blick oder schaut mal auf www.raucherbalkon.de im Menüpunkt NOTP herein. Das soll es dann für heute gewesen sein und ich sage mal fröhlich, bis denne!